Ein besonderes Beispiel für einen Menschenrechtsvertrag ist die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam. Sie wurde 1990 von der Organisation für islamische Zusammenarbeit beschlossen, einem Zusammenschluss von 56 Staaten, in denen der Islam Staatsreligion ist oder Religion eines großen Teils der Bevölkerung. Sie ist als Gegenstück zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gedacht und benutzt oft die gleichen Worte. Doch alle Rechte, die sie aufzählt, sollen nur gelten, soweit sie nicht der Scharia widersprechen. Die Scharia ist ein System von religiös begründeten Vorschriften, die in islamischen Gesellschaften einzuhalten sind. Sie ist kein System von geschriebenen Gesetzen, sondern beruht auf dem Koran und auf der Sunna, den Überlieferungen über die Aussagen und Handlungen des Propheten Mohammed. Es gibt verschiedene Rechtsschulen, die die Überlieferung unterschiedlich auslegen. Daher wird die Scharia in verschiedenen islamischen Ländern unterschiedlich angewendet. Die Scharia gibt in ihren Grundzügen die juristische Meinung der klassischen Rechtsgelehrten des 8. und 9. Jahrhunderts wieder. Sie folgt den politischen und sozialen Interessen dieser Zeit. Auf der Webseite sind einige Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den entsprechenden Artikeln in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam zum Vergleich gegenübergestellt. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es zum Beispiel: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Und in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam: Das Leben ist ein Geschenk Gottes und das Recht auf Leben wird jedem Menschen garantiert. Es ist die Pflicht des Einzelnen, der Gesellschaft und der Staaten, dieses Recht vor Verletzung zu schützen. Und es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen. Außer wenn die Scharia es verlangt.